Abschnitt 11 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 6 Geschichtliches. Es leuchtet ein, dass ein von so verschiedenartigen Volksstämmen bewohntes und im Laufe der Jahrhunderte so vielen verschiedenen Herren untertan gewesenes Areal wie das Land, welches die deutsche Nordseeküste umsäumt, auch eine höchst wechselvolle Geschichte hat. Nun ist es nicht unseres Amtes, eingehendere Ausführungen darüber zu machen, ganz abgesehen vom Mangel an Platz dafür, so dass wir uns hier auf einige allgemeine Bemerkungen über dieses Thema zu beschränken haben werden. Die Kimbrische Halbinsel hat schon im grauen Altertum mannigfache Schicksale über sich ergehen lassen müssen. Der eherne Tritt der römischen Legionen wird wohl ihren Boden kaum berührt haben, wenn ihre Adler auch an den Mündungen des Elbstroms aufgepflanzt gewesen sein dürften. Umso mehr Unruhe hat aber die Zeit der Völkerwanderung in das schleswig-holsteinische Land getragen. Von hier aus wanderten die Kimbern und Teutonen in den sonnigeren Süden, von hier aus zogen Hengist und Horsa mit ihren Mannen nach Britannien hinüber. Als es in der germanischen Welt wieder etwas ruhiger geworden war und die einzelnen Volksstämme dauerhaft sesshaft wurden, da kamen von Norden und von Osten her andere Eindringlinge ins Land. Hier Slawen, dort Dänen. Erstere berührten freilich die Gegenden an der Nordsee kaum. Dagegen hat es bis in die Gegenwart hinein von Seiten der dänischen Nachbarn nicht an stetig erneuten und nie erlahmenden Versuchen gefehlt, sich des meerumschlungenen Landes zu bemächtigen. Und diese Umstände sind nicht zum geringsten Teil maßgebend geworden für die ferneren Geschicke der Herzogtümer. Am Maria Magdalenentage 1227 schlug der Holsteiner Graf Adolf IV. Den Dänenkönig Waldemar II. Aus dem Felde und bei Oldenswort und Mildenburg musste König Abel der friesischen Streitmacht, die er zu unterjochen gedachte, durch eilige Flucht weichen. Jahrhunderte hindurch folgte dann noch Fehde auf Fehde, bis in die neuere Zeit hinein. Die Bauernrepublik der Dithmarschen war den Holsten und den Dänen schon lange ein Dorn im Auge, und mit vereinten Kräften zogen sie los, um den kleinen Staat zu vernichten. Der aber war auf der Hut, und beim Dusen Düvelswarf bei Hemmingstedt in Dithmarschen kam es am 17. Februar 1500 zur blutigen Schlacht. Zwar blieben die Bauern dieses Mal noch Sieger, aber die Stunde, welche ihrer Unabhängigkeit ein Ende machen sollte, war nicht mehr fern. Und im Entscheidungskampf bei Heide wurde ihnen durch Heinrich Rantzau ihre Selbstständigkeit für immer genommen. Von den Schreckensjahren des großen Religionskrieges ist Schleswig-Holstein schwer heimgesucht worden. Als Kreisoberster von Niedersachsen rückte bekanntlich Christian IV. Von Dänemark, Herzog von Schleswig-Holstein, ins Feld und zog sich nach dem verhängnisvollen Tage bei Lutter am Barenberge in seine Stammlande zurück. Tilly und der Friedländer folgten ihm eilends nach, und so wurde Schleswig-Holstein ein großes Schlachtfeld. Dann kamen nach dem Frieden zu Lübeck die Zeiten des Dänisch-Schwedischen und hierauf die Tage des großen Nordischen Krieges. Steenbock verheerte das Land. Mit Anbeginn des Jahrhunderts sahen die Herzogtümer wiederum fremde Söldnerscharen innerhalb ihrer Grenzen. Das Jahr 1848 brachte die erste Erhebung und die Totenglocken Friedrichs des Siebten am 15. November 1863 waren zugleich das Grabgeläut für die dänische Herrschaft im Lande. Am Morgen des 18. April 1864 hat der Danebrod zum letzten Mal auf dem schleswig-holsteinischen Festlande geweht. Am 29. Juni des gleichen Jahres wurde auch Alsen, die letzte Insel des Landes, über der er noch flatterte, frei vom dänischen Joch. Einige der wichtigsten Begebenheiten in der Geschichte der beiden Hansastädte, Hamburg und Bremen, werden wir bei der Besprechung und Schilderung dieser letzteren selbst bringen. Mancherlei Ähnlichkeit mit der Geschichte der Herzogtümer Schleswig-Holsteins hat diejenige der Herzogtümer Bremen und Verden. Hier waren es die Bischöfe, die fast in ständiger Fehde mit den Bewohnern der Marschlande links der Elbe lagen. Die Macht der Kirchenfürsten verfiel aber immer mehr und mehr im 15. Jahrhundert. Und das 16. Säkulum brachte die Reformation, die 1521 bereits in Hadeln, 1522 durch Heinrich von Zütphen in Bremen eingeführt wurde. Erzbischof Christoph von Verden wollte zwar ihrer Verbreitung mit allen Mitteln Einhalt tun, doch hinderten ihn seine langen Kämpfe mit den Würstern daran, dies mit Erfolg zur Ausführung zu bringen. 1567 trat Eberhard von Holle, Bischof von Verden, zum evangelischen Glauben über. Kurz darauf tat Erzbischof Heinrich III. Von Bremen ebenso. Von nun ab folgte die fast 100-jährige Periode der protestantischen Bischöfe und nur kurze Zeit über wurde gemäß dem Restitutionsedikt der katholische Gottesdienst in Verden und Stade wiederhergestellt. Der Westfälische Friede verwies die Herzogtümer an Schweden, unter dessen Zepter sie bis 1719 blieben. Hierauf nahm Hannover Besitz davon, wie dann auch das Land Hadeln um 1773 nach Aussterben der Herzöge von Lauenburg an diese Regierung kam. Während der napoleonischen Herrschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden bekanntlich alle deutschen Küstenländer an der Nordsee dem französischen Kaiserstaate einverleibt. 1811 wurden dieselben mit dem Königreich Westphalen, später abermals mit Frankreich vereinigt. Nach dem Sturze des korsischen Eroberers fielen diese Lande wieder ihren rechtmäßigen Fürsten zu und blieben unter deren Zepter bis 1866 Hannover eine preußische Provinz geworden ist. Der in der Geschichte berühmt gewordenen Kämpfe der Stedinger gegen die Erzbischöfe von Bremen im 13. Jahrhundert mag hier ebenfalls mit einigen Worten Erwähnung getan werden. Letztere veranstalteten förmliche Kreuzzüge gegen die Stedinger, die zuvor als Ketzer erklärt und vom Papst in den Bann, vom Kaiser in die Reichsacht getan worden waren. Erst war der Erfolg auf Seiten der braven Bauern. Mehrfach schlugen sie den gegen sie aufgebotenen Heerbann zurück, mussten aber am 27. Mai 1234 bei Altenesch unterliegen. Und damit war auch ihr Schicksal besiegelt. Ein im Jahre 1834 errichteter Obelisk erinnert heute noch an diesen Kampf, in dem die tapferen Stedinger für Freiheit und Glauben gefallen sind. Unter den Vasallen Heinrich des Löwen werden bereits Oldenburger Grafen genannt. Nach deren Aussterben gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts fiel ihr Land in den Besitz der dänischen Könige und der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorp. Als Herzogtum Holstein-Oldenburg erscheint es im Jahre 1777 zuerst. Friedrich August von Holstein-Gottorp, Bischof von Lübeck, eröffnet die Reihe seiner selbstständigen Fürsten. Zu Beginn des Jahrhunderts war Oldenburg französisches Land. 1813 wurde das Herzogtum aber wiederhergestellt und 1829 nahm Paul Friedrich August den Titel eines Großherzogs an. Ostfriesland, das sogenannte Emderland, war ehemals eine unabhängige Grafschaft, die seit dem Jahre 1454 unter der Regierung des Zirksenars stand. Seine Herrscher erhielten 1654 den Rang von Reichsfürsten. 1744 starb der letzte Zirksenar, der Fürst Karl Edzard, und nach dessen Tode nahm Friedrich der Große das Land für Preußen in Besitz. 1807 kam aber Ostfriesland an Holland, wurde dann auf kurze Zeit wieder preußisch, hierauf nochmals an Hannover abgetreten, bis es 1866 wieder unter Preußens Oberhoheit kam. Heute bildet Ostfriesland den Regierungsbezirk Aurich. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Klaus Missfeld.